Kommunistische Organisation. Grundlagenschule. Kapitel 3. Dialektik und Materialismus. Warum ist es für Kommunisten wichtig, sich mit philosophischen Fragen zu beschäftigen? In der Philosophie geht es doch meistens um irgendwelche abgehobenen Diskussionen, die mit der Realität nicht viel zu tun haben. Und Kommunisten haben noch alle Hände voll zu tun, den Kampf gegen den Kapitalismus zu organisieren und die Bevölkerung zu erreichen. Oder? Im Verlauf dieses Kapitels werden wir sehen, dass scheinbar abgehobene und abstrakte Fragen wie nach dem Ursprung des Lebens, nach Wandel und Stillstand in der Natur, nach Materie und Geist, nach den treibenden Kräften der Bewegung und so weiter enorme politische Bedeutungen besitzen. Das ist so, weil Politik eben kein isolierter, abgeschotteter Bereich ist, sondern mit sehr viel anderen Fragen zusammenhängt. Um die Welt zu verändern, muss man sie richtig verstehen. Man muss die Regeln, nach denen sie funktioniert, erst einmal erkennen. Deshalb braucht eine erfolgreiche politische Strategie eine stabile wissenschaftliche Grundlage. Die wissenschaftliche Theorie der Kommunisten kann sich aber auch nicht darauf beschränken, sich zum Beispiel nur mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Denn die Gesellschaft ist Teil der Welt und nicht unabhängig davon, wie der Rest der Welt, wie der Mensch, wie die Natur, deren Teil er ist, funktionieren. Philosophische Auffassungen über diese Fragen wirken sich immer auch darauf aus, wie die Gesellschaft verstanden wird und wie man sich zu den vorherrschenden gesellschaftlichen Zuständen verhält. Es ist kein Zufall, dass die herrschende Philosophie unserer Zeit, wie sie an den Universitäten gelehrt wird, in der Regel darauf hinausläuft, den Kapitalismus zu rechtfertigen. Eine Neutralität gibt es bei philosophischen Auffassungen genauso wenig wie bei politischen Meinungen. Auch kann es in philosophischen Fragen keine Kompromisse geben. Es geht darum, herauszufinden, wie die Realität wirklich ist. Dabei kann man nicht aus Rücksicht oder um des lieben Friedens willens eine falsche Auffassung akzeptieren, so wie man vielleicht schon mal unter Bekannten einen politischen Kommentar so stehen lässt, um keine hitzige Debatte zu provozieren. Der Klassenkampf findet auch auf dem Gebiet der Philosophie und Wissenschaft statt. Der dialektische und historische Materialismus, die grundlegende Weltsicht des Marxismus, nimmt dabei einen politischen Standpunkt ein, so wie jede andere philosophische Position auch. Es geht ihr letztlich um die Befreiung der Arbeiterklasse und der Volksmassen von Unterdrückung, Ausbeutung und Elend. Diese Perspektive ist keine Rechtfertigung dafür, dass man wissenschaftliche Fakten so anpasst, bis sie ins eigene Weltbild passen, wie es die bürgerlichen Wissenschaftler oft genug tun, sondern im Gegenteil ein Ansporn, der Realität so ungeschminkt wie möglich ins Auge zu blicken. Wir haben also, im Gegensatz zu den Verteidigern der Klassengesellschaft, ein Interesse an der Wahrheit. Das bewusste Verfälschen und Verzerren von Tatsachen widerspricht diesem Wesen des wissenschaftlichen Sozialismus. Denn wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir sie verstehen. Nicht so, wie wir sie gerne hätten, sondern so, wie sie ist. Marx und Engels beschäftigten sich ausführlich mit der Geschichte der Philosophie und damit, ihre eigenen Antworten auf die Fragen der Philosophie zu erarbeiten, weil sie verstanden hatten, dass die richtige Strategie im Kampf gegen die herrschende Klasse wissenschaftlich hergeleitet werden muss. Und auch Lenin, den die meisten vor allem als Politiker, als Revolutionär kannten, befasste sich ausgiebig mit der Philosophie. Noch 1914, als der Erste Weltkrieg ausgebrochen war und 3 Jahre vor dem Sieg der großen Oktoberrevolution, setzte sich Lenin ausführlich mit Hegels Philosophie auseinander. Offensichtlich hielten Marx, Engels und Lenin die Fragen der Philosophie für politisch sehr relevant, da sie ansonsten inmitten der härtesten Klassenkämpfe wohl kaum ihre knappe Zeit dafür aufgewandt hätten. Textbox Postmodernismus. Die heterogene Strömung der postmodernen Philosophie, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte, hat auf die aktuelle Geisteswissenschaft einen sehr problematischen Einfluss. Eine genaue Definition der Inhalte der Strömung ist auch unter postmodernen Philosophen umstritten. Charakteristisch ist aber, dass sogenannte große Erzählungen, zum Beispiel die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen, und eine objektive, zusammenhängende Wahrheit geleugnet werden und stattdessen argumentiert wird, dass die Wahrheit abhängig vom historischen und sozialen Kontext konstruiert wird. Entsprechend wird auch die marxistisch-leninistische Erkenntnismethode, der Anspruch, aus der Realität heraus Gesetzmäßigkeiten erkennen zu können, als unmöglich und zu mechanisch kritisiert. Das bedeutet aber nichts anderes als einen Angriff auf unser Werkzeug zur Entwicklung einer Strategie des Klassenkampfes. Die linke Bewegung heute ist dominiert von postmoderner Identitätspolitik, die sich Ende des letzten Jahrhunderts ausdrücklich in Abgrenzung zu materialistischen, marxistischen Erkenntnistheorie entwickelt hatte. Die richtige Erkenntnis über die individuelle und strukturelle Diskriminierung wie Rassismus oder Sexismus wird von der Untersuchung ihrer Funktion für den bürgerlichen Staat und die Herrschaftsverhältnisse losgelöst. Damit kann die systemstützende Funktion dieser Mechanismen nicht mehr erkannt werden und damit die Ursachen der Unterdrückung auch nicht verändert. Anstelle dieser kollektiven Kämpfe tritt damit die Spaltung der Arbeiterklasse. Oft gibt man sich mit Repräsentation der unterdrückten Minderheiten in Machtpositionen als Ziel zufrieden. Hier zeigt sich der höchst problematische Einfluss des Idealismus. Anstatt dem Versuch, objektive Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und die Gesellschaft von diesen Erkenntnissen heraus zu verändern, steht im Mittelpunkt das eigene und das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein zu verändern, zu reflektieren und damit über die ideelle Ebene die Welt zu verändern. Eine direkte Legitimation für die bürgerliche Herrschaft sind zum Beispiel Überlegungen des akademisch einflussreichen Philosophen Alex Honneth, Nachfolger der sogenannten Frankfurter Schule. Wie auch seinen akademischen Kreisen bekannte Schülerin Rahel Yeggi. In Werken wie Das Recht der Freiheit, in dem der bürgerliche Staat als Herrschaftsinstrument der herrschenden Klasse ignoriert und stattdessen als notwendiger Rahmen dargestellt wird, in dem sich eine sittliche Marktgesellschaft entfalten kann, wenn sich die ökonomischen Akteure als Mitglied einer kooperativen Gemeinschaft anerkannt haben. Wie auch viele andere Philosophen ist Honneth wiederum von Jürgen Habermas beeinflusst, auch Teil der Frankfurter Schule und einer der weltweit meistgelesenen modernen Philosophen und Sozialwissenschaftler. Gefährlich ist sein Einfluss vor allem, weil sich seine Theorien, wie üblich für den Revisionismus, als weitgehende Kapitalismuskritik tarnen, letztendlich aber vor allem am sogenannten entfesselten Kapitalismus, der aggressiven Außenpolitik, abarbeiten und damit Illusionen in die Reformierbarkeit und über die Zwänge des Kapitalismus und Imperialismus verstärken. Seinen Überlegungen zufolge können demokratische Entscheidungen in einem bürgerlichen Staat legitim sein, wenn eine starke Zivilgesellschaft daran beteiligt wird. In seiner Theorie kommunikativen Handelns sind Diskurse und Kommunikation zentral. Die Herrschafts- und Machtverhältnisse und der Klassenkampf treten dabei in den Hintergrund. Kapitel 3.1. Was ist Materialismus? In der Geschichte der Philosophie gab es eine Vielzahl unterschiedlicher Standpunkte und Auseinandersetzungen zwischen diesen Standpunkten. Allerdings drehten sich die Auseinandersetzungen im Kern immer um eine grundlegende Frage. Diese Frage ist die nach der Beziehung zwischen der Materie und dem Bewusstsein. Um uns dieser Frage zu nähern, müssen wir uns jedoch zuerst damit beschäftigen, was überhaupt damit gemeint ist, wenn wir über Materie sprechen. Kapitel 3.1.1. Was ist mit Materie gemeint? In der Physik gibt es einen ganz bestimmten Begriff von Materie. In der Naturwissenschaft sind mit Materie meistens einfach die Bausteine gemeint, aus denen Körper und Stoffe zusammengesetzt werden können. Materie sind demnach also chemische Stoffe, die Atome, aus denen sie bestehen, dann wiederum die Bausteine der Atome und so weiter. Es gibt demnach auch Teile der realen Welt, die nicht Materie sind, beispielsweise das Licht. Die moderne Philosophie entdeckte allerdings, dass dieser Begriff zu schematisch ist. Die Tatsache, dass das Licht je nach Betrachtungsweise sowohl als eine lediglich energietransportierende Welle als auch als Teilchen aus Materie bestehen kann, wurde beispielsweise mit Experimenten zum Welle-Teilchen-Dualismus untersucht und erkannt. Der philosophische Materiebegriff ist umfassender als der physikalische. Lenin definiert die Materie als unabhängig vom menschlichen Bewusstsein existierende und von ihm abgebildete objektive Realität. Lenin, Materialismus und Empirokritizismus. Diesem Verständnis hat sich also die Physik des 20. Jahrhunderts weiter angenähert. Aber auch Dinge, mit denen sich die Physik gar nicht befasst, sind Teil der Materie, des materiellen Zusammenhangs der Welt. Zum Beispiel der Stoffwechsel der Tiere und Pflanzen und die menschliche Gesellschaft mit ihren Prozessen. Die Materie an sich ist unerschaffbar und unzerstörbar. Zwar können ihre Formen wechseln, und das tun sie auch ständig, aus Wasserstoff und Sauerstoff kann Wasser werden, und umgekehrt kann Wasser in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgetrennt werden. Aus Energie kann, nach der Relativitätstheorie, Masse werden und umgekehrt. Aus einer gesellschaftlichen Formation kann durch eine Revolution eine andere werden. Aber dass es Materie gibt und diese in ihrer Menge insgesamt gleich bleibt, daran lässt sich durch keinen Prozess der Welt etwas verändern. Kapitel 3.1.2 Materialismus und Idealismus. Was ist nun das Ursprüngliche, das Bestimmende? Die Materie oder das Bewusstsein? Dazu gibt es zwei entgegengesetzte, einander ausschließende Standpunkte. Nach der Auffassung des Idealismus ist der Geist, das Bewusstsein, das Grundlegende, während die materielle Welt nachrangig ist. Für den Idealismus ist das Bewusstsein nicht Produkt der Materie, sondern es existiert selbstständig und außerhalb der materiellen Welt. Es gibt viele verschiedene Varianten dieser Auffassung, zu denen wir gleich kommen werden. Nach der Auffassung des Materialismus ist dagegen die materielle Welt die Grundlage, auf der das Bewusstsein erst entsteht. Erkenntnis ist demnach eine Form der Abbildung der Materie im Bewusstsein. Die Materie existiert jedoch eigenständig außerhalb des Bewusstseins und unabhängig von ihm. Im Idealismus gibt es zwei Hauptströmungen, den objektiven und den subjektiven Idealismus. Beide haben gemeinsam, dass sie das Ideelle für das Grundlegende halten. Der objektive Idealismus versteht das Ideelle aber als etwas, das außerhalb des menschlichen Kopfes selbstständig existiert. Nach dem antiken griechischen Philosophen Platon, ca. 427 bis 347 vor Christus, liegt jedem realen Ding eine Idee zugrunde, wobei das reale Ding nur ein unvollständiger Ausdruck dieser Idee ist. Der einzelne Fisch ist so zum Beispiel nur ein Ausdruck der objektiv außerhalb des menschlichen Geist existierenden Idee des Fisches. Weniger weit ging Immanuel Kant. Für ihn gibt es zwar außerhalb des Bewusstseins eine Außenwelt und sie regt auch unsere Vorstellungen an, aber hinter diesen wahrgenommenen Erscheinungen gibt es seiner Meinung nach ein Ding an sich, das die Erscheinungen hervorbringt, das wir wiederum aber nicht erkennen können. Der deutsche Philosoph Hegel ging davon aus, dass es einen objektiv existierenden Geist gibt, der sich aus sich selbst heraus weiterentwickelt. Die Entwicklung der Natur und Geschichte seien demnach nur Ausdruck dieses in seiner Entwicklung fortschreitenden Geistes. Gleichzeitig stellt Hegel die Entwicklung des Geistes aber als dialektischen Prozess dar, der durch innere Widersprüche vorangetrieben wird, was wiederum einen wichtigen Fortschritt des Denkens bedeutet, an den Marx und Engels später anschließen konnten. Demgegenüber steht die Position des subjektiven Idealismus. Seine Vertreter glauben, dass das Bewusstsein erst die Welt schafft. Demnach gibt es eine vom Bewusstsein des einzelnen Menschen unabhängige Welt gar nicht oder diese ist zumindest nicht erkennbar. Ein extremer Vertreter ist beispielsweise George Berkeley, der grundsätzlich bestritt, dass es überhaupt eine Welt außerhalb der menschlichen Wahrnehmung gibt. Moderne Beispiele finden sich, neben der oben angeführten Identitätspolitik, zum Beispiel im bürgerlichen Begriff des Faschismus und seine Ursachen. Die terroristische Herrschaftsform des Faschismus wird natürlich nicht als Variante bürgerlicher Herrschaft gesehen, siehe Kapitel 5. Stattdessen wird der Faschismus, wie auch die aggressive Außenpolitik von Staaten im heutigen Imperialismus, auf die falschen Ideen, das falsche Bewusstsein, die verrückten Gedanken Einzelner zurückgeführt, die sich in der ungebildeten Masse der Bevölkerung verbreiten können. Diese Erklärungen sind natürlich im Interesse der Herrschenden, da sie die Instrumente ihrer Machtausübung verschleiern und damit auch den Kampf dagegen verhindern. Wir können die Grundfrage der Philosophie nach dem Verhältnis von Sein und Bewusstsein in zwei Fragen unterteilen. Erstens die Frage, ob die Materie das Bewusstsein hervorbringt oder umgekehrt. Eine idealistische Antwort auf diese Frage lautet beispielsweise, dass die Geschicke der Welt von einem göttlichen Wesen gelenkt werden oder dass die Welt überhaupt von einem Gott erschaffen wurde. Die zweite Frage ist die nach der Erkenntnis. Ist unsere Wahrnehmung der Welt wirklich die Wahrnehmung von etwas, das außerhalb unseres Bewusstseins und unabhängig davon existiert? Oder ist unsere gesamte Wahrnehmung im Grunde eine Form der Einbildung, während die Außenwelt, die wir zu erkennen glauben, gar nicht wirklich existiert oder zumindest unerkennbar ist? Eine idealistische Erkenntnistheorie würde den zweiten Standpunkt vertreten. 3.1.3 Die materialistische Weltauffassung. Was ist nun Materialismus? Eigentlich gibt es bei jedem Menschen zunächst einmal eine spontane materialistische Auffassung der Welt. Wir gehen erst einmal davon aus, dass die Welt, in der wir uns bewegen, die wir wahrnehmen, die wir durch unsere Handlungen verändern, auch wirklich existiert. Das ist auch die erste Aussage der materialistischen Auffassung von der Welt. Es gibt eine objektive Realität und wir können sie erkennen. Mit der materialistischen Erkenntnistheorie werden wir uns im Kapitel 3.4 genauer beschäftigen. Die materialistische Philosophie geht aber noch weiter. Es geht ihr grundsätzlich um das Verhältnis von Denken und Sein. Nach dem Materialismus ist das Denken, das Bewusstsein, der Geist nicht außerhalb der materiellen Welt entstanden, sondern ist ein Produkt ihrer Entwicklung. Der Mensch mit seinem Bewusstsein ist ein Ergebnis der Naturgeschichte und der von ihm selbst gemachten Geschichte der Gesellschaft. Und die Gesetze, nach denen die materielle Welt sich entwickelt, bestimmen auch die Entstehung und Funktionsweise des Bewusstseins. Das Bewusstsein ist eine Funktion des Nervensystems, das aber wiederum materiell ist und im Einklang mit den Naturgesetzen funktioniert. Der konsequente Materialismus geht zudem davon aus, dass nicht nur in der Natur das Bewusstsein von der Materie hervorgebracht wird, sondern dass auch die Entwicklung der Gesellschaft das Bewusstsein der Menschen hervorbringt und entscheidend prägt. Damit werden wir uns in Kapitel 3.5 genauer befassen. Materialismus bedeutet, die Welt so zu betrachten, wie sie wirklich ist. Also die materiellen Tatsachen in ihrem wirklichen, ihnen eigenen Zusammenhängen zu sehen und nicht in einem geistig konstruierten, mystischen Zusammenhang, wie es beispielsweise die Religion tun. Lenin sagt dazu, das, was den Materialisten grundlegend von dem Anhänger der idealistischen Philosophie unterscheidet, ist dies, dass er die Empfindung, Wahrnehmung, Vorstellung und überhaupt das Bewusstsein des Menschen als Abbild der objektiven Realität betrachtet. Die Welt ist die Bewegung dieser von unserem Bewusstsein wiedergespiegelten objektiven Realität. Der Bewegung der Vorstellungen, Wahrnehmungen und so weiter entspricht die Bewegung der Materie außer mir. Der Begriff Materie drückt nichts anderes aus als die uns in der Empfindung gegebene objektive Realität. Leninwerke, Band 14. Die grundlegenden Erkenntnisse der Naturwissenschaft, wie die Unzerstörbarkeit der Materie, Energieerhaltungsgesetz, oder der Zusammenhang des Bewusstseins mit dem Körper, wurden zuerst von Philosophen als Thesen aufgestellt, bevor die Naturwissenschaftler sie beweisen konnten. Sie führten aber oftmals die Naturwissenschaftler erst auf den richtigen Pfad und stießen sie darauf, wonach sie suchen mussten. Die Entwicklung der Philosophie war damit entscheidend für die Fortentwicklung der Naturwissenschaft, genauso wie umgekehrt. 3.1.4 Der Kampf zwischen Materialismus und Idealismus in der Geschichte. Der Kampf zwischen Idealismus und Materialismus durchlief in der Geschichte des Denkens viele Stadien und Formen. Bereits in der Antike wurde er geführt, damals als Kampf zwischen verschiedenen Gruppierungen innerhalb der herrschenden Klasse der Sklavenhalter. Die am meisten ausgebeutete Klasse, die Sklaven, konnten damals keine eigene systematische Philosophie entwickeln. Jedenfalls ist nichts dergleichen überliefert. Die philosophische Auseinandersetzung zwischen Idealisten und Materialisten hat Überschneidungen mit der politischen Auseinandersetzung zwischen Aristokratie, also den Befürwortern einer Adelsherrschaft, und Demokratie, also den Anhängern einer Herrschaft der freien männlichen Bürger. Die Philosophie des Mittelalters war in Europa und dem arabischen Raum überwiegend stark von Aristoteles geprägt. Außerdem natürlich auch von den Glaubenslehren des Christentums und des Islams. Die Philosophie in dieser Zeit diente oft der Rechtfertigung und Begründung der Religion und der Klassenherrschaft des Feudalismus. Dennoch gab es auch hier materialistische Erkenntnismethoden. Vor allem islamische Gelehrte in den Regionen um Bagdad entwickelten systematische Methoden des Experimentierens und der Beobachtung, beispielsweise im Bereich der Astronomie. Mit der Entstehung des Kapitalismus und den rasanten Fortschritten der Naturwissenschaften begann das mittelalterliche Weltbild immer unhaltbarer zu werden. Denker wie Galileo Galilei, Johannes Kepler, Kopernikus, Leonardo da Vinci und andere begannen, sich die Welt zunehmend wissenschaftlich zu erklären, durch Beobachtungen, die man verallgemeinerte und zueinander in Beziehung setzte. Die Institutionen der Kirche bekämpften den wissenschaftlichen Fortschritt erbittert, weil er ihre Machtbasis in Frage stellte. Der italienische Philosoph Giordano Bruno stellte die These auf, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums sei und das Weltall, also die materielle Welt, unendlich groß. Die Kirche ließ ihn für diese Auffassung auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Die Entstehung des Kapitalismus, fortgeschrittener Produktionsmethoden und der Aufschwung der Naturwissenschaften förderten in den folgenden Jahrhunderten das Interesse am Studium der Natur. Man begann, dem Verstand wieder mehr zuzutrauen, anstatt alle Erkenntnisse aus heiligen Schriften ableiten zu wollen. In Deutschland vertraten die meisten großen Denker im 18. und 19. Jahrhundert dagegen idealistische Standpunkte. Vertreter des deutschen Idealismus waren vor allem Hegel, Kant und Fichte, die ja teilweise schon erwähnt wurden. Den Materialismus verteidigte in dieser Epoche in Deutschland vor allem Ludwig Feuerbach. Feuerbach war ein Vertreter der fortschrittlichen, gegen den Feudalismus und die Autorität der Kirche gerichteten Idee der Aufklärung. Er ging, wie die englischen und französischen Materialisten, von einer objektiven Realität außerhalb des Bewusstseins und von einer ewigen und unzerstörbaren Materie aus, die sich nach ihren eigenen natürlichen Gesetzen entwickelt. Den Geist sah er als Produkt der Materie. Er glaubte nicht daran, dass Gott den Menschen geschaffen hatte. Vielmehr sah er umgekehrt die Religion und den Glauben an Gott als eine Schöpfung der Menschen. Marx knüpfte an diese Gedanken Feuerbachs an, kritisierte dabei aber, dass dessen Theorie die Gesellschaft nur beschrieb und dabei vergaß, dass die gesellschaftlichen Umstände durch den Menschen selbst verändert werden, es also eine wechselseitige Spannung zwischen dem einzelnen Individuum und der Gesellschaft gibt. Diese lange Geschichte der philosophischen Streits zwischen materialistischen und idealistischen Auffassungen war das Fundament, auf dem Marx und Engels bauen konnten. Engels stellte dabei fest, dass bereits die antiken griechischen Philosophen die wesentlichen Fragen gestellt hatten, mit denen die Philosophen der folgenden Jahrtausende sich dann beschäftigten. Für die Entstehung des dialektischen und historischen Materialismus waren diese jahrtausendelangen Auseinandersetzungen von entscheidender Bedeutung. Denn so genial Marx und Engels auch waren, sie schufen die neue Weltanschauung des Marxismus nicht aus dem Nichts. Sie konnten nur deshalb zu Riesen werden, weil sie selbst auf den Schultern von Riesen standen. In besonderem Maße griffen sie dabei auf die dialektische Lehre Hegels, mit der wir uns in Kapitel 3.3 noch kurz beschäftigen werden, und den Materialismus Feuerbachs zurück. Kapitel 3.2. Was ist Dialektik? Alles Existierende existiert unter den Bedingungen der Zeit und ist dem Prozess der Veränderung unterworfen. Der philosophische Begriff der Bewegung spiegelt alle diese Veränderungen und Prozesse im Universum wider, von der bloßen Ortsveränderung bis zum Denken. Das Leben ist ohne Veränderung, ohne Bewegung nicht möglich. Der Kreislauf von Flüssigkeiten, die Umwandlung von Kohlenstoffverbindungen in andere Kohlenstoffverbindungen und wieder zurück, das Wachsen, Entstehen und Sterben von Zellen gehören notwendigerweise zum Leben dazu. Doch auch mit der nicht belebten Materie ist es nicht anders. Da alle Atome, selbst die an den entferntesten Orten des Weltalls, eine gewisse Menge Energie speichern, sind auch alle Atome ständig in Bewegung. Auch das Licht, das es uns ermöglicht zu sehen, bewegt sich in Form von Wellen und gleichzeitig als Teilchenstrom. Selbst unser Universum bleibt nicht gleich. Alles Existierende hat also diese Eigenschaft gemeinsam, dass sie sich bewegt und verändert. Bereits die antike griechische Philosophie beschäftigte sich mit der Bewegung und ihren Ursprüngen. Fragt man danach, warum die Dinge sich bewegen, kommt man zu einem der bedeutendsten Probleme der Philosophie. Denn wenn wir darüber nachdenken, wie Bewegung zustande kommt, scheint es auf den ersten Blick so zu sein, dass eine Bewegung immer die Folge einer anderen Bewegung ist. So wie bei einer Billardkugel, die sich nur bewegt, weil sie angestoßen wurde. Ein Baum fällt nicht von selbst um, sondern weil er gefällt wird oder weil er dem Sturm nicht standhalten konnte. Nach dieser Vorstellung ist also die Bewegung immer Folge einer anderen Bewegung, diese ihrerseits wiederum die Folge einer anderen Bewegung und so weiter. Diese Kette lässt sich bis in uns Endliche zurückverfolgen. Den Ursprung, also die Erklärung von Bewegungen, lässt sich auf diese Weise gar nicht finden. Diese Schwierigkeit hat dazu geführt, dass manche Philosophen einen ersten Beweger, der selbst nicht von etwas anderem bewegt wird, vorgeschlagen haben. Von einem solchen ersten Beweger ging auch Aristoteles aus. Ein Ding, das aus sich heraus Bewegung schaffen kann. Alle Schöpfungsgeschichten der verschiedenen Religionen beruhen auf dem Gedanken, dass ein vor der Welt existierendes Wesen, Gott, die Dinge geschaffen und damit gleichzeitig ihre Bewegung ausgelöst hat. Ist das Problem damit gelöst? Nein, das ist es nicht. Denn es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, warum man von der Existenz eines Gottes ausgehen sollte. Im Gegenteil widerspricht diese Vorstellung allen Erkenntnissen der Wissenschaft. Denn dank der Wissenschaft wissen wir heute, dass das Bewusstsein das Produkt einer besonders organisierten Materie ist, siehe Kapitel 3.3, und nicht umgekehrt. Dank der Erkenntnis der Wissenschaft wissen wir heute auch, dass wir Gott nicht benötigen, um Entwicklung und Bewegung zu erklären. Denn die Vorstellung, dass sich Dinge nur dann bewegen können, wenn sie von außen angestoßen werden, ist falsch. Bewegung gibt es nämlich auch als Selbstbewegung. Selbstbewegung bedeutet, dass eine Sache aufgrund von Eigenschaften, die in ihr wohnen, also nicht von außen auf sie einwirken, sich zu verändern oder zu bewegen beginnt. 3.2.1. Die Dialektik. Eine Theorie über Bewegung und Entwicklung. Die Dialektik ist also eine Theorie, die sich mit Bewegung in ihren verschiedenen Formen befasst und ihre Ursachen analysiert. Mit den Ursachen der Bewegung sind nicht nur die Auslöser der Bewegung im unmittelbaren Sinn gemeint, wie wenn zum Beispiel ein starker Windstoß für das Fallen eines Baumes verantwortlich gemacht wird. Es geht vielmehr darum, im umfassenden Sinne die Gesetzmäßigkeiten zu erklären, nach denen Bewegung verläuft. Um beim Beispiel des fallenden Baumes zu bleiben. Ein stabil stehender Baum wird von einem Windstoß normalerweise nicht gefällt. Untersuchen wir aber die Ursachen dieses Ereignisses etwas tiefgehender, finden wir vielleicht heraus, dass der Baum morsch war und deswegen dem Windstoß nicht standhalten konnte. Morsch war er deshalb, weil auch ein Baum, wie jedes Lebewesen, eine begrenzte Lebensdauer hat. Irgendwann stirbt er ab und seine Struktur beginnt zu zerfallen. Die Prozesse dieses Zerfalls lassen sich wiederum von der Biochemie untersuchen. Das dialektische Denken würde also nicht nur den Windstoß und den Baum bedenken, um das Fallen des Baumes zu erklären, sondern den Baum wie auch den Wind anhand der jeweiligen Naturgesetze untersuchen, denen sie unterliegen. Eine grundlegende Aussage der Dialektik ist also, dass die Bewegung der Dinge nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten verläuft. Diese Gesetzmäßigkeiten ergeben sich aus dem allgemeinen Zusammenhang der Dinge miteinander. Das heißt, dass auf dieser Welt letzten Endes direkt oder indirekt alles mit allem zusammenhängt. Es gibt kein Ding auf der Welt, was völlig isoliert existiert und keinem Einfluss anderer Dinge ausgesetzt ist. Die Welt und die Materie insgesamt sind also als Einheit zu verstehen. Um zu verstehen, warum sich ein Ding verändert, dürfen wir uns diese Dinge nicht isoliert ansehen, sondern als Teil des größeren Zusammenhangs. Versuchen wir zum Beispiel die Bewegung des Mondes zu erklären, indem wir uns nur den Mond ansehen, müssen wir scheitern. Denn warum sollte sich der Mond ständig in einem Kreis bewegen? Eine Erklärung dafür gibt es nur, wenn wir uns den Zusammenhang des Mondes mit der Erde ansehen. Denn die Anziehungskraft der Erde führt dazu, dass der Mond sich in einer festen Umlaufbahn um sie dreht. Die Erde wiederum dreht sich in einer Umlaufbahn um die Sonne. Das Leben auf der Erde lässt sich nur verstehen, wenn wir die Wärmestrahlung der Sonne mit einbeziehen. Diese wiederum ist das Ergebnis eines komplizierten physikalischen Prozesses, der im Inneren der Sonne stattfindet, der Kernfusion. Und so weiter. Wir sehen also, die Dinge lassen sich nur in ihrem Zusammenhang auffassen und wirklich verstehen. Frühere Auffassungen der Bewegung konnten sich nur eine bestimmte Form der Bewegung vorstellen. Bewegung als bloße Ortsveränderung oder als Wachsen und Schrumpfen. Wir wissen jedoch, dass das nicht die einzigen Formen sind, in denen Veränderung vorkommt. Es gibt auch die Art der Veränderung, bei der aus einer Sache eine ganz andere wird. Es gibt dafür unzählige Beispiele. Wenn zum Beispiel das männliche Spermium die weibliche Eizelle befruchtet, entsteht ein neues Lebewesen. Im 17. und 18. Jahrhundert glaubten die Forscher noch, im Sperma sei der fertige Mensch in sehr kleiner Form schon vorhanden und würde dann nur noch im Mutterleib größer werden. Heute wissen wir natürlich, dass es nicht so ist. Im Sperma ist lediglich ein Teil des Erbguts enthalten, aus dem der Mensch wird. Und dieser ist bei der Befruchtung weit davon entfernt, fertig zu sein, sondern ist erst einmal eine einzige Zelle, aus der sich der gesamte Organismus mit all seinen Teilen erst noch herausbilden muss. Veränderung kann also etwas qualitativ Neues hervorbringen. Die Gesetze, nach denen das passiert, können wissenschaftlich untersucht und erkannt werden. 3.2.2 Einheit und Kampf der Gegensätze. Nun gibt es in unserer Welt eine enorme Vielfalt an unterschiedlichen Gesetzen, die alle miteinander zusammenhängen und voneinander abhängen. Nach der dialektischen Auffassung liegen den zahlreichen besonderen Gesetzen, wie zum Beispiel in den Naturwissenschaften der Gravitation, der Gesetze der Newtonschen Mechanik, der Gesetze der chemischen Reaktion und so weiter, drei sehr allgemeine und grundlegende Gesetze der Bewegung zugrunde. Diese drei Grundgesetze werden jedoch von einer Vielzahl weiterer dialektischer Gesetze ergänzt. Das erste dieser Grundgesetze ist das Gesetz von der Einheit und dem Kampf der Gegensätze. Wie bereits gesagt, muss eine wissenschaftliche Entwicklungslehre vor allem die Quelle der Selbstbewegung der Dinge aufdecken. Nach der materialistischen Dialektik sind die Widersprüche in den Dingen diese Triebkraft. Was ist hier mit Widersprüchen gemeint? Viele stellen sich darunter eine Aussage und Gegenaussage vor. Wenn ich zum Beispiel sage, der Zug kommt eine Viertelstunde zu spät, während jemand anderes sagt, der Zug kommt pünktlich, dann besteht zwischen den beiden Aussagen natürlich ein Widerspruch. Und zwar handelt es sich um einen logischen Widerspruch, denn der Zug kann logischerweise unmöglich gleichzeitig pünktlich sein und 15 Minuten zu spät kommen. Diese Art von Widersprüchen ist hier aber nicht gemeint. Wenn wir von dialektischen Widersprüchen sprechen, meinen wir eben keine logischen Widersprüche, die nur in Gedanken zwischen verschiedenen Aussagen bestehen. Wir meinen stattdessen Widersprüche, die Teil der Realität sind, also in der Wirklichkeit tatsächlich vorkommen. Ein dialektischer Widerspruch heißt, dass Dinge, Erscheinungen, Prozesse einander entgegengesetzt sind und zugleich eine Einheit bilden und wo zwischen ihnen eine Wechselwirkung besteht, die zu Veränderung der Verhältnisse führt. Es geht also nicht um sich widersprechende Sätze, sondern um entgegenwirkende Tendenzen und Kräfte. Einheit und Kampf der Gegensätze bedeutet dabei nun, dass diese Kräfte einerseits gegensätzlichen Charakter haben, dass sie von sich aus auseinanderstreben. Andererseits bilden sie aber auch eine Einheit. Sie sind also Teil derselben Sache und voneinander abhängig. Um das zu verstehen, sollten wir wiederum ein Beispiel heranziehen, dieses Mal aus der Gesellschaftswissenschaft. Wir werden später auf die ökonomische Grundlage der Klassen im Kapitalismus zu sprechen kommen. An dieser Stelle reicht die Feststellung, dass es im Kapitalismus zwei grundlegende Klassen gibt, deren Interesse sich grundsätzlich widersprechen. Diese zwei Klassen sind die Arbeiterklasse und die Bourgeoisie, die Kapitalisten. Die Arbeiterklasse ist gewissermaßen das Gegenteil der Bourgeoisie. Sie muss arbeiten, die Bourgeoisie nicht. Die Bourgeoisie ist Eigentümer der Produktionsmittel. Die Arbeiterklasse ist gerade durch ihr Nicht-Eigentum an den Produktionsmitteln gekennzeichnet. Außerdem ist ihr Klasseninteresse dem der Bourgeoisie entgegengesetzt, wie wir weiter unten sehen werden. Die Arbeiterklasse hat ein Interesse an besseren Arbeitsbedingungen, höheren Löhnen und letzten Endes der Abschaffung des Kapitalismus. Die Bourgeoisie hingegen hat ein Interesse daran, die Arbeitskraft möglichst billig zu halten, um hohe Profite einfahren zu können. Und selbstverständlich hat sie ein Interesse an der Aufrechterhaltung des gesamten Systems, von dem sie ja im wahrsten Sinne des Wortes profitiert. Obwohl Bourgeoisie und Arbeiterklasse einander ausschließen, sind sie doch beide notwendige Bestandteile des Systems, in dessen Rahmen sie überhaupt nur existieren können, des Kapitalismus. Bourgeoisie und Arbeiterklasse gehören zugleich untrennbar zusammen und liegen dennoch weit auseinander in ihren Lebensbedingungen, ihrer Sicht auf die Welt, ihren objektiven Interessen. Obwohl sie also einerseits eine Einheit bilden, ist der ständige Kampf zwischen diesen beiden Klassen unvermeidlich. Gewinnt die Arbeiterklasse diesen Kampf, entsteht aus diesem Gegensatz etwas völlig Neues, nämlich eine Gesellschaft ohne Ausbeutung unter der Herrschaft der Arbeiterklasse. Damit endet zugleich der Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Arbeiterklasse, da die Bourgeoisie enteignet und damit abgeschafft wird. Die Arbeiterschaft gibt es dann zwar immer noch, aber nicht mehr als ausgebeutete, lohnabhängige Klasse. Das Beispiel zeigt also, dass entgegengesetzte Tendenzen und Kräfte ein spannungsgeladenes Verhältnis bilden, das zur Auflösung dieser Spannungen, dieses Widerspruchs drängt. Es zeigt auch, dass sie gemeinsam zu einem neuen, höher entwickelten Zustand führen können. Daher kann sich die Welt aus sich heraus, also durch Wechselwirkung ihrer einzelnen Teile, verändern, ohne dass man einen göttlichen Eingriff oder Ähnliches annehmen muss. Widersprüche in diesem umfassend dialektischen Sinne als entgegengesetzte Wirkungen, die dennoch Teil desselben Ganzen sind und Veränderungen zur Folge haben, finden sich in allen Bereichen der Realität. Positive und negative elektrische Ladung, Aktion und Reaktion in der Mechanik, Entstehung und Absterben der Zelle, militärische Konflikte zwischen Staaten und natürlich der Klassenkampf sind nur ein paar wenige Beispiele. Die Dialektik denkt Entwicklung als einen Aufstieg vom Niederen zum Höheren, wobei qualitative Sprünge von einer Stufe auf die nächste inbegriffen sind. Diese Sprünge finden jedoch nicht über absolute Grenzen hinweg statt, sodass eine Sache urplötzlich in eine andere umschlägt. In Wirklichkeit ist es so, dass solche Sprünge sich vorher immer ankündigen, also durch längerfristige Entwicklungen vorbereitet werden. Außerdem vernichten sie das Alte nie restlos, sondern neben der Veränderung gibt es immer auch einen Teil des Alten, der auch im neuen Zustand enthalten bleibt. So gab es auch schon vor den Menschen im Tierreich intelligente Wesen, die Werkzeuge benutzen und sich in begrenztem Maße etwa ihrer eigenen Existenz bewusst waren, was für die große Mehrzahl aller Tierarten undenkbar wäre. Auch bei den heutigen Menschenaffen erkennen wir Ansätze eines solchen Bewusstseins. Dennoch besitzt der Mensch offensichtlich besondere Fähigkeiten und Eigenschaften, die ihn von allen anderen Tieren unterscheidet. Davon wird an späterer Stelle noch zu reden sein. Die Entwicklung des Gehirns und seiner Fähigkeit, Bewusstsein hervorzubringen, war also ein langwieriger Prozess, bei dem die Prozesse der Wahrnehmung und geistigen Verarbeitung immer komplexer wurden, bis sie qualitativ neue Ergebnisse hervorbrachten. Der frühe Mensch war ab einem bestimmten Punkt der Entwicklung in der Lage, über Sprache zu kommunizieren, ein Bewusstsein der eigenen Existenz zu entwickeln, seine Umwelt entsprechend seinen eigenen Zielen und Zwecken zu verändern und zu bearbeiten, beispielsweise durch das Feuer oder die Herstellung von Waffen und Werkzeugen. 3.2.3 Der Umschlag von quantitativen in qualitative Veränderungen. Auch gesellschaftliche Revolutionen wurden in der Geschichte immer durch langsame quantitative Prozesse, zum Beispiel durch das Anwachsen der sozialistischen Arbeiterbewegung, vorbereitet. Das quantitative Veränderungen in qualitative Umschlagen nennt Engels das zweite der Grundgesetze der Dialektik. Alle Dinge haben quantitative, also mengenmäßige, und qualitative, also ihren Eigenschaften entsprechende, Merkmale. Quantität und Qualität stehen dabei selbst in einem beweglichen Verhältnis zueinander. Veränderungen von Größenverhältnissen mögen erst einmal keine Auswirkungen auf die Eigenschaften einer Sache haben. Ab einem gewissen Punkt haben sie es aber dann doch. Erhitze ich zum Beispiel einen Topf mit Wasser, erhöht sich zunächst langsam die Temperatur des Wassers. Erreicht die Temperatur 100 Grad Celsius, beginnt das Wasser dann aber zu kochen und zu verdampfen. Anders als bei quantitativen Veränderungen, die allmählich erfolgen, wie die bloße Temperaturerhöhung des flüssigen Wassers, ist der Übergang zu einer neuen Qualität immer ein Sprung. Auch beim Wasser erfolgt der Übergang zur neuen Qualität der gasförmigen Phase sprunghaft und unstetig. Beispielsweise wird die Dichte bei diesem Übergang nicht stetig kleiner, bis das Wasser zu Gas geworden ist, sondern sie verringert sich schlagartig am Siedepunkt um circa das 1000-fache. Die alte Qualität wird durch den Sprung, die revolutionäre Veränderung, zerstört und durch etwas Neues ersetzt, das sich in seinem Wesen nach von der alten Qualität unterscheidet. Es entsteht eine neue dialektische Einheit mit der veränderten Quantität, innerhalb der die zukünftige Entwicklung abläuft. Beispielsweise ist der Sozialismus nicht einfach nur eine Vergrößerung des Kapitalismus, indem er zum Beispiel das Wachstum der Produktion stärker begünstigt. Er ist eine grundlegend andere Art und Weise zu produzieren und zu leben als der Kapitalismus, obwohl er aus dem Kapitalismus entstanden ist. Dieses Gesetz ist deshalb so grundlegend, weil qualitative Sprünge aus der Entwicklung einer Sache, zum Beispiel Natur oder Gesellschaft, selbst erklärt werden können und nicht mehr nur durch eine von außen einwirkende Kraft, etwa einen Gott. Eine Sache kann also aufgrund der Entwicklungsgesetze, die ihr selbst innewohnen, zu einer anderen Sache werden. In Wirklichkeit spielt die Einwirkung äußerer Faktoren dabei natürlich immer eine Rolle, da kein Ding isoliert vom Rest der Welt existiert und die Welt insgesamt eine Einheit darstellt. Aber diese äußere Einwirkung ist oft nicht das Entscheidende der Veränderung, sondern stößt zum Beispiel eine in dem Ding selbst angelegte Veränderung nur noch an. Aus einem Samen wird natürlich nur dann eine Pflanze, wenn sie Wasser bekommt, es genug Sonnenlicht gibt und so weiter. Aber dass aus dem Samen eine Pflanze werden kann, liegt nicht allein am Sonnenlicht und dem Wasser, sondern daran, dass diese Entwicklungsmöglichkeit im Samen bereits angelegt ist. Wer stattdessen einen Stein in den Boden drückt und ihn bewässert, wird lange darauf warten müssen, dass daraus eine Pflanze wird. Revolutionen passieren also nicht zufällig irgendwann in der Geschichte, sondern immer erst dann, wenn eine Gesellschaft überreif geworden ist, wenn ihre inneren Widersprüche überhand nehmen und sie aus sich selbst heraus darauf hindrängt, überwunden zu werden. Marx schreibt dazu: Wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und ihnen entsprechenden Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfänden, wären alle Sprengversuche Don Quixoterie. Das heißt, sie wären vergeblich. Anmerkung der K.O. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. 3.2.4 Negation der Negation. Wird eine qualitative Stufe durch eine andere abgelöst, nennt man das seit Hegel Negation oder auch Aufhebung. Aufhebung ist immer im dreifachen Sinne zu verstehen, wobei Hegel mit der dreifachen Bedeutung des Wortes im Deutschen spielt. Aufheben kann sowohl aufbewahren, wie auch auslöschen, wie auch auf eine höhere Stufe heben bedeuten. In der Dialektik ist ein Aufhebungsprozess alles auf einmal. Er bewahrt Elemente des aufgehobenen Zustandes, er zerstört und ersetzt andere Elemente und hebt das ganze System auf eine höhere, komplexere Stufe. Ein Beispiel: Als der Feudalismus zugrunde ging und dem Kapitalismus in der Geschichte Platz machte, übernahm der Kapitalismus wichtige Errungenschaften der Entwicklung des Feudalismus, die Entstehung der Städte und des Handels- und Kreditkapitals, die Steigerung der Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft, die bis dahin machtvollste Waffentechnik und so weiter. Gleichzeitig wurden wesentliche Eigenschaften des Feudalismus abgeschafft. Die Privilegien der Stände, die Zünfte, die Leibeigenschaft und viele andere juristische Ungleichheiten. Schließlich in vielen Ländern auch die Monarchie. Durch die Verbindung einer vergleichsweise hochentwickelten Wirtschaft mit der bürgerlichen Freizügigkeit, Gleichheit vor dem Gesetz und so weiter, wurde der Kapitalismus zu einem völlig neuen System. Diese Negation ist jedoch nicht endgültig. Auch der Kapitalismus trägt in sich die Tendenz zu seiner eigenen Zerstörung. Er wird irgendwann nicht mehr sein. Das Ende des Kapitalismus ist eine erneute Negation. Eine Negation der Negation, die zu einer wiederum neuen Stufe führt, die Elemente des Kapitalismus in sich tragen wird und damit auch der ihm vorangegangenen Gesellschaftsordnung, aber auch neue Elemente. das Gesetz der Negation der Negation, das die Bewegung der Dinge in Zyklen, also Kreisläufen, beschreibt, ist das dritte Gesetz der Dialektik. Mit Zyklen ist hier aber nicht gemeint, dass die Bewegungen einfach zum Ausgangszustand zurückkehren würden und es also einen ewig gleichen Kreis gäbe, in dem sich alles immer nur wiederholt. Im Gegenteil ist eine zyklische Entwicklung gemeint, also dass sich das Ganze ähnlich einer Spirale durch die Kreislaufbewegung verändert. Der Stoffwechsel eines Tieres zum Beispiel hat bestimmte, immer wiederkehrende Abläufe. Trotzdem bleibt das Tier nicht gleich, sondern durch den Stoffwechsel wächst es, wird älter und stirbt irgendwann. Der Kreislauf kommt dann zum Erliegen und geht in einen umfassenderen Kreislauf der Natur über. Der Körper löst sich auf, seine Elemente werden von anderen Lebewesen aufgenommen und so weiter. Aus dem Tod des Tieres entsteht somit neues Leben. Der Ausgangszustand, die Geburt des Tieres, wird scheinbar wiederhergestellt, nur scheinbar deshalb, weil es nicht dasselbe Tier ist. An seinem Tod ändert sich dadurch nichts. Die Entwicklung der verschiedenen Tiere und Pflanzen ist aber auch keine ewige Wiederkehr, wie wir wissen, sondern dieser Kreislauf verändert sich über lange Zeiträume. So sind über hunderte Millionen Jahre aus einfachen Einzellern komplexere Tiere entstanden, aus denen irgendwann die Säugetiere und Vögel hervorgingen, die zum Teil schon wesentlich anspruchsvollere Gehirnleistungen vollbringen können und schließlich auch der Mensch. Zahllose Arten von Lebewesen sind in diesem gesetzmäßigen Prozess verschwunden, während immer wieder neue durch die natürliche Selektion entstanden sind. Kreislauf und Veränderung schließen sich in Form spiralförmiger Entwicklungen also nicht aus. Weiter unten werden wir uns damit beschäftigen, dass auch die Produktion im Kapitalismus sich nicht geradlinig entwickelt, also als ständige Zunahme, sondern ebenfalls in Form von Zyklen. Dieser Prozess der Negation geschieht dauernd in der Entwicklung der Welt. Negation bedeutet zwar immer zu einem gewissen Teil Zerstörung, da etwas Altes verneint, eliminiert wird, sie bedeutet gleichzeitig aber auch die Schaffung von etwas Neuem. Ohne Negationen wäre die Entwicklung von etwas Niederem zum Höheren nicht möglich. Natürlich geht es dabei aber um die Art der Negation. Ein Samenkorn wird auch negiert, indem ich es zertrete. Dann entsteht keine neue Pflanze daraus. Es findet keine Entwicklung der Pflanze statt. Auf andere Art wird es aber negiert, wenn ich es einpflanze und keimen lasse. Dann negiert sich das Samenkorn durch den in ihm selbst innewohnenden Widerspruch zu einer neuen, höheren Form, der Pflanze. 3.2.5 Dialektik als Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang. Die Dialektik erfasst als wissenschaftliche Methode also nicht die wahrnehmbaren Dinge einzeln in ihrem isolierten Dasein, sondern in ihrer Beziehung zueinander und in ihrer Beziehung zum Ganzen. Dem entgegengesetzt ist die in der bürgerlichen Wissenschaft vorherrschende Methode des Positivismus. Der Positivismus untersucht alle Gegenstände nur für sich genommen und bestrengt sich darauf, ihre Eigenschaften als isolierte Objekte festzuhalten. Die Dialektik untersucht dagegen Realität immer als organisches Ganzes, dessen Teile miteinander zusammenhängen und nicht als zufällige Haufen von Objekten und Tatsachen, als bloße Summe der Teile. Die Dialektik, die der Marxismus-Leninismus von Hegel und anderen Philosophen geerbt hat, ist dabei nicht einfach nur eine wissenschaftliche Erkenntnismethode, also etwas, das man bei der wissenschaftlichen Analyse beachten sollte. Sie ist zugleich die Bewegungsform alles Seienden und die Denkmethode, mit der wir diese Bewegungsform erfassen können. Gerade weil sich die Realität selbst dialektisch bewegt, kann sie auch nur durch die dialektische Methode richtig erkannt werden. Die Dialektik ist im Marxismus-Leninismus, anders als bei manchen früheren Denkern, von direkter praktischer Bedeutung. Der Marxismus-Leninismus analysiert die Welt nicht bloß aus bloßer Neugier, sondern umgeleitet von der wissenschaftlichen Erkenntnis, die Wirklichkeit zu verändern. Dass sich der wissenschaftliche Sozialismus der Dialektik als Methode bedient und die reale materielle Welt in ihren dialektischen Entwicklungsgesetzen analysiert und verändert, unterscheidet ihn von allen anderen Weltanschauungen. Dies ist eines der Elemente, durch die Marx, Engels und Lenin den Sozialismus zur Wissenschaft gemacht haben. Das undialektische Herangehen an die Wirklichkeit, wonach die Dinge als in sich unbeweglich und unveränderlich, als ein für allemal Gegebenes, ohne innere Widersprüche, Einführung in den historischen und dialektischen Materialismus, aufgefasst werden, bezeichnet der Marxismus-Leninismus als Metaphysik. Für den Metaphysiker sind die Dinge und ihre Gedankenbilder, die Begriffe, vereinzelte, eins nach dem anderen und ohne das andere zu betrachtende, feste, starre, ein für allemal gegebene Gegenstände der Untersuchung, sagt Engels. Historisch gesehen war das metaphysische Herangehen an die Natur jedoch berechtigt und unvermeidlich und brachte die wissenschaftliche Erkenntnis entscheidend voran. Viele Bereiche der Naturwissenschaft mussten zunächst einmal die Natur in ihre einzelnen Teile zerlegen und Tatsachen sammeln. Diese wurden zwangsläufig als ewig und unveränderlich aufgefasst, da man die Entwicklungsgesetze der Natur ja noch nicht kannte und erst noch erforschen musste. Im Vergleich zu den Methoden vieler mittelalterlicher Gelehrter, die die naturwissenschaftliche Forschung ablehnten und Aussagen über die Natur nur aus theologischen Glaubenssätzen ableiteten, war dies ein großer Fortschritt. Erst als die Wissenschaften genügend Erkenntnisse über die Naturprozesse und ihre Gesetzmäßigkeiten gesammelt hatten, war es möglich, die Natur in ihrer Gesamtheit und ständigen Veränderung zu denken. Aber während das metaphysische Denken in ewigen, unveränderlichen und isolierten Begriffen historisch gesehen seine Berechtigung hatte, ist es heute hoffnungslos veraltet und ein Hindernis für die Wissenschaft. Solches Denken finden wir in allen Gesellschaftswissenschaften, wo von der Marktwirtschaft, also dem Kapitalismus, als natürlicher, bester Ordnung mit Ewigkeitsanspruch ausgegangen wird. All die brutalen Folgen des Kapitalismus wie Hunger, Arbeitslosigkeit, Kriege, Rassismus, Unterdrückung der Frau und so weiter werden nicht in ihren wirklichen Ursachen untersucht, sondern im Gegenteil verschleiert, indem sie isoliert betrachtet und ihre Beziehung zur kapitalistischen Produktionsweise unterschlagen wird. Wissenschaftlich ist das nicht haltbar. Dass die Ideologen der bürgerlichen Gesellschaft zu großen Teilen trotzdem weiterhin daran festhalten, lässt sich nur durch ihr Klasseninteresse erklären. Ob bewusst oder unbewusst, sie dienen einer Klasse, deren Herrschaft historisch überholt ist und den wissenschaftlichen ebenso wie den gesellschaftlichen Fortschritt aufhält. Die Arbeiterbewegung und ihre Weltanschauung, der Marxismus-Leninismus, müssen dem Kapitalismus auch auf dieser philosophischen Ebene den Kampf ansagen. Dieses Beispiel zeigt außerdem, dass auch das dialektische Denken selbst nach den Gesetzen der Dialektik entstanden ist, als Aufhebung früherer Formen des wissenschaftlichen Denkens und Umschlag von einer wachsenden Menge neuer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu einer qualitativ neuen Methode des Denkens. Zusammenfassend kann man sagen, die Dialektik ist die Lehre von den Gesetzen der Bewegung und Entwicklung. Wie wir sehen werden, gilt sie für die Gesetze der Natur, aber ebenso für die der gesellschaftlichen Entwicklung und die Gesetze des Denkens.